Der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Sonne, sie weicht dem Mond. Die Erde schimmert noch im goldenen Glanz. Und der Wind wiegt die Blätter in ihrem Tanz. Unsere Feuer erhellen das Dunkel der Nacht. Selbst die Götter können sie sehen. Sonnenwende, es ist vollbracht. Die Zeit, ja, sie bleibt nicht stehen. Zu stark.